Wohlstandsentwicklung. Deutschland hatte 2008 ein Bruttonationaleinkommen, Gesamtheit aller produzierten Güter und Dienstleistungen, von rund 2.500 Milliarden Euro und ein Volkseinkommen, Nationaleinkommen abzüglich Abschreibungen, von rund 1.900 Milliarden Euro. Davon entfielen 65% auf Arbeitnehmerentgelte und 35% auf Unternehmens- und Vermögenseinkommen. Pro Kopf der Einwohner betrugen das Bruttonationaleinkommen 30.900 Euro, das Volkseinkommen 23.000 Euro, die privaten Konsumausgaben 17.100 Euro. Rund 55% des Bruttonationaleinkommens bzw. 74% des Volkseinkommens dienten also dem privaten Verbrauch. Unterstellt man bei einem gesetzlichen Transfereinkommen, Hartz IV oder Grundsicherung im Alter, eine Sparquote von Null, so entfällt auf einen alleinstehenden Empfänger ein jährlicher Konsum von rund 8.000 Euro, Regelsatz, Miete, Strom. Das sind etwa 47% des durchschnittlichen privaten Verbrauchs. Im Jahr 2007 betrug das durchschnittliche Bruttoentgelt der Arbeitnehmer nämlich 27.100 Euro, pro Stunde waren das gut 20 Euro. Bei Steuerklasse 1 entspricht dies einem jährlichen Nettoeinkommen von 18.000 Euro. Das reale, also inflationsbereinigte Volkseinkommen pro Kopf ist in Deutschland gegenwärtig gut 5,5-mal so hoch wie dasjenige in der Bundesrepublik im Jahr 1950. Aber das Wachstum hat sich über die Jahrzehnte stark verlangsamt. Und so ist das reale Volkseinkommen pro Kopf in Gesamtdeutschland nicht höher als das in Westdeutschland im Jahr 1990. Gemessen am realen Volkseinkommen pro Kopf ist der Wohlstand in der Westdeutschen Bundesrepublik während der 50er Jahre explodiert. In den 60er Jahren erheblich gewachsen, in den 70er und 80er Jahren aber nur noch maßvoll und zunehmend langsamer gewachsen. In den letzten zwei Jahrzehnten hat Ostdeutschland im wiedervereinigten Deutschland stark aufgeholt. Aber das gesamtdeutsche Wohlstandsniveau hat, gemessen am realen Volkseinkommen pro Kopf, 20 Jahre nach der Wiedervereinigung gerade einmal das westdeutsche Niveau von 1990 erreicht. Dieser statistische Befund passt gut zu den konkreten Erfahrungen der westdeutschen Bevölkerung. Generell sind die Realeinkommen breiter Schichten in den letzten 20 Jahren eher gefallen als gestiegen. Zur wohlstandssenkenden Umverteilung von West nach Ost trat zudem der wachsende Lohndruck infolge der Globalisierung. Denn immer mehr Wirtschaftsbereiche tendieren unter dem Wettbewerbsdruck zu einem weltweiten Gleichgewichtslohn. Wirtschaftskraft im internationalen Vergleich. Deutschland ist immer noch ein reiches Land. Es ist aber nicht mehr Weltspitze. Die wirtschaftlichen Folgen der Einheit und die allmählich einsetzenden wirtschaftlichen Auswirkungen der demografischen Alterung haben es in der Wohlstandsrangfolge zurückfallen lassen. Siehe Tabelle 2.1. Folgende Kräfte wirken auf das BIP ein. Der technische Fortschritt und die Investitionsintensität, die Entwicklung der Arbeitsproduktivität, die Zahl der Erwerbspersonen und ihr Beschäftigungsgrad, die Entwicklung der Nachfrage des Staates, der privaten und des Auslands. Nachfrageveränderungen haben aber eher Auswirkungen auf die zyklische Bewegung der Wirtschaft. Auf längere Sicht wachsen in jeder Volkswirtschaft Nachfrage und Angebot im Gleichschritt, wobei das Angebot an Kapital und Arbeit der Engpassfaktor ist. Die Investitionsintensität und der technische Fortschritt wirken sich nicht direkt, sondern über die Arbeitsproduktivität auf das Wachstum aus. Die Investitionsintensität zeigt sich, gemessen am Kapitaleinsatz pro Einheit des Sozialprodukts, seit Jahrzehnten ziemlich stabil. Für den gesamtwirtschaftlichen technischen Fortschritt gilt die Arbeitsproduktivität als wichtigster Maßstab. Ob sich die Betriebsorganisation verbessert, die Automation von Produktionsschritten zunimmt, die Zahlungs- und Buchungsvorgänge, etwa dank Scannerkassen im Handel, oder die informationstechnischen Abläufe rationalisiert werden. Die gesamtgesellschaftlichen Wirkungen lassen sich nur erfassen am Output je Arbeitsstunde. Auf die Arbeitsproduktivität wirken aber auch Motivation, Qualifikation sowie der Fleiß und generell die Qualität der Arbeitskräfte ein. Diese sogenannten weichen Faktoren, die sich meist nur indirekt messen lassen, sind bestimmend dafür, dass Deutschland, obwohl es ein Hochlohnland ist, seine starke Stellung in der verarbeitenden Industrie behaupten konnte. Wie sehr auf Deutschland die Bezeichnung Hochlohnland zutrifft, zeigt die Tabelle 2.2. Die Arbeitskostenunterschiede sind großenteils durch die Produktivitätsunterschiede gerechtfertigt und erklärbar. Siehe Tabelle 2.3. Auffällige Abweichungen zwischen dem Index der industriellen Arbeitskosten einerseits und dem Produktivitätsniveau andererseits gibt es in den USA, in Frankreich und in Italien. Erstere haben nach der Dollarabwertung der letzten Jahre produktivitätsbereinigt deutliche Lohnkostenvorteile gegenüber Deutschland. Frankreich und Italien dagegen haben produktivitätsbereinigt deutliche Lohnkostennachteile gegenüber Deutschland. Aufschlussreich ist die Gegenüberstellung der Indizes für das BIP pro Kopf, die Lohnkosten und die Produktivität. Diese zeigt, dass Produktivitätsunterschiede zur Erklärung von Wohlstandsunterschieden nicht ausreichen. Siehe Tabelle 2.4. Natürlich sind die Zahlen nur beschränkt vergleichbar. Die im BIP zum Ausdruck kommende gesamtwirtschaftliche Wertschöpfung umfasst mehr als das verarbeitende Gewerbe. Zudem sind Arbeitskosten und Produktivität zu geltenden Wechselkursen, das Volkseinkommen dagegen, nach der Kaufkraftparität dargestellt.